Die gehört jetzt auch Ihnen? Und hier goldene Gabeln. Die könnt ihr ebenso haben. Ida huscht über die Bühne und drückt Jo nach und nach die halbe Kulisse in die Hand. Es hat wohl noch nie ein Räuberhauptmann so fette Beute gemacht. Und wie wär's denn mit diesen Kerzen? Ja, die geben euch Licht, wenn sie dunkel ist. Direktor Siegmann, immer noch in seinem Büro gefangen, kann durch das geöffnete Fenster die Stimmen von der Bühne hören. Er ist verwirrt. Das ist definitiv nicht sein Stück. Was soll das denn sein? Das habe ich doch gar nicht geschrieben. Unter dem Schloss haben Annalena und Benny es endlich geschafft. Das Seil um Helenes Knöchel löst sich und die drei stürzen zu Boden. Alles gut? Die Kinder rappeln sich hoch. Zum Glück ist alles heil geblieben. Helene will gerade etwas sagen, da fällt ihr Blick auf Annalenas Kostüm. Wieso hast du mein Kleid an? Entsetzt weicht sie zurück und tappt direkt in die nächste Falle. Annalena reagiert sofort. Mit Anlauf rennt sie auf Helene zu und stößt sie aus dem Weg. Keine Sekunde zu früh, denn sogleich kracht ein riesiger Felsbrocken genau auf die Stelle, an der Helene eben noch gestanden ist. Du hast mir das Leben gerettet. Schon okay. Das mit dem Platz, tut mir leid. Du warst plötzlich verschwunden und Ida meinte, das wäre die einzige Möglichkeit, ein Stück zu retten. Das heißt, du hättest die Rolle gehabt, aber stattdessen bist du los, um mich zu suchen? Ja, wir sind doch Freundinnen. Und dann passiert das Unglaubliche. Die obercoole, zickige Helene nimmt Annalena in den Arm. Sie hat Tränen in den Augen. Danke. Während sich die Mädchen versöhnen, erkunden Benny und die magischen Tiere die Umgebung. Passt auf, hier sind überall Schnüre gespannt. Die scheinen irgendwelche Fallen auszulösen. Ganz vorsichtig folgen die Freunde dem finsteren Gang. Was hat das zu bedeuten? Dass jemand unbedingt verhindern will, dass man das da entdeckt? Im Lichtkegel von Bennys Taschenlampe taucht eine geheimnisvolle Kammer auf. Sie sieht aus wie eine richtige Schatzkammer. Statuen und Kisten stehen herum. An den Wänden hängen kostbare Ölgemälde. In einer Ecke findet Benny ein uraltes, in Leder gebundenes Buch. Henrietta versucht, den Titel zu entziffern. Die Legende vom Abendkleid. Die Legende von Adelheid. Was ist das? Benny dreht sich zu Annalena um. Der Lichtkegel seiner Lampe fällt auf einen riesigen alten Wandteppich. Darauf ist eine Frau abgebildet.